Mann soll ich nennen? Barak. Mein Prinz. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hier am Leben. Still, sprich meinen Namen nicht laut. Berichte. Oh, oh, oh, oh. Berichte. Ja, ja, ja, ja. Herrlich war die entscheidende Schlacht. Doch leider für uns verloren. Euch, euren Vater, den König, glaubt ich tot, ich floh. Treu im Herzen, Flügel an den Beinen und über Chinas Mauer hinweg zu diesem Häuschen, das ich als stiller Mieter bewohne. Und was beginnet ihr? Mein Vater lebt. Gott sei gepriesen. Ich suche das Glück. So beschrickt, was schon vermacht der Mann.